Es geht um einen Protest gegen das geänderte Kinderbildungsgesetz. Gleich nach der Musik mehr dazu. Someday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains and I throw in a hand grenade and tell you how it is, I really feel for you. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better. Sending a postcard, I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my head. We chased the sun till it got away on a bicycle that your daddy made, but not made for two. Then we sat out on your rocking chair, you with a flower in your hair that I found for you. But then Monday always comes around and it's sad 'cause I can't see you now. I want you to know you're always in my head. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better. L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my head. Say the words that torture me, but inside I know exactly how I feel. The things that I can't say out loud, I'll find a place to write it down. I hope that they will find you in the end. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the school. Is what Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Beim Düpp in Dülmen wird umgebaut und das dauert. Für die Übergangszeit gibt es jetzt eine Traglufthalle. Was es damit auf sich hat, haben Hans Deckmoff und Georg Nockermann herausgefunden. Sie sprachen mit dem Geschäftsführer des Düpp, Georg Bergmann. Der Schwimmbetrieb im Düpp läuft wieder an. Allerdings nicht im Düpp-Gebäude, sondern im Außenbereich. Eine Traglufthalle über dem sonst im Freibadbereich liegenden Außenbecken macht es möglich. Bis zu 120 Besucher können gleichzeitig die Schwimmhalle nutzen. Wassertemperatur 27 Grad. Wir haben diese Traglufthalle über das 25-Meter-Becken vom Freibad gebaut, um auch im Winter einen witterungsgeschützten Badebetrieb für Vereine, Schulen, Kursanbieter und für jedermann anbieten zu können. In der Traglufthalle untergebracht sind die Duschen, die Umkleiden und die Sanitärräume, sodass jeder Gast, ohne ins Freie gehen zu müssen, das Schwimmangebot wahrnehmen kann. Toiletten, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten bieten zwei Container, die im Bereich der Halle aufgestellt sind. Die Schwimmzeiten für den öffentlichen Badebetrieb sind allerdings begrenzt. Insgesamt haben wir eine Kapazität von 120 Spinden. Das wird etwa auch dann die Besucherzahl sein. Die Halle ist über das 25-Meter-Becken gebaut worden. Sie stand über zwei Tennisplätzen. Es ist uns gelungen, diese Halle gebraucht zu kaufen und wir sind mit dem Zustand der Halle sehr zufrieden. Montags bis mittwochs einschließlich findet der Betrieb für Schulen, Vereine, Kursanbieter und für das Düpp statt. Und Donnerstag bis einschließlich Sonntag ist Jedermann-Betrieb. Das Bistro ist ebenfalls umgezogen. Ein neuer Wintergarten ermöglicht, dass weiterhin Speisen und Getränke im Badbereich ausgegeben werden können.

Neues Thema. Kiebitz und Luftballons auf dem Dülmener Marktplatz. Dort traf Hans Deckenhoff die beiden Erzieherinnen Daniela Becker und Silke Bruchhaus. Georg Nockemann berichtet. Etliche Eltern mit ihren Kindern hatten sich auf dem Dülmener Marktplatz eingefunden, um die Wünsche der Erzieherinnen von Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. Hintergrund ist eine Revision des Kinderbildungsgesetzes Kiebitz für 2021. Es geht darum, dass Kiebitz neu reformiert wird zu 2020/21 und wir einfach mal darauf hinweisen wollen, was da verbessert werden muss. Was muss denn verbessern? Also auf jeden Fall die personelle Ausstattung, natürlich auch räumliche Ausstattung, weil einfach die Bedarfe in der Kita sich total verändert haben in den letzten 10 Jahren. Und wir haben in der Leitungsrunde, also wir sind ja nur eine Abordnung der großen Leitungskonferenz und haben einfach überlegt, wir wollen mal Resümee ziehen nach 10 Jahren Kiebitz, was sich verändern muss. Und da steht für uns Personal und räumliche Verbesserung auf jeden Fall im Vordergrund. Zur optischen Unterstützung der Anregungen der Erzieherinnen ließen die Eltern auf dem Marktplatz vor der Sitzung Ballons aufsteigen. An den Luftballons waren Postkarten angehängt, welche mit Forderungen zur Kiebitz-Reform beschriftet waren. Neben den Forderungen für eine personelle Aufstockung geht es auch um die Verbesserung der räumlichen Unterbringung. Aber die Rahmenbedingungen passen einfach nicht mehr. Die viele Kitas sind sehr alt auch schon und sind damals zu ganz anderen Bedingungen gebaut worden und mit ganz anderen Voraussetzungen. Heute haben wir teilweise bis zu 75-80% Kinder, die ganztags betreut werden in den Einrichtungen. Und da reicht der Platz als solcher nicht mehr aus. Also gute Personal fehlt immer, das kann ich jetzt gar nicht so auf Zahlen sagen. Ich habe im letzten Jahr insgesamt 6 Monate immer mit einer Kraft zu wenig gearbeitet, weil ich einfach keine gefunden habe. Ich glaube, dass die Ausbildungsbedingungen sich ein bisschen verändern müssen. Die Auszubildenden, Erzieherinnen bekommen halt kein Gehalt, das ist halt eine schulische Ausbildung. Und das ist natürlich sehr unattraktiv in der heutigen Zeit, wo auch die jungen Menschen Geld verdienen möchten und konsumieren möchten. Und ich glaube, dass da auch angesetzt werden muss, auch einen Ausbildungsberuf anders zu vergüten und auch anders finanziell wertzuschätzen. Tell your soul to me, I will never let go. them eventually. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you'll say to me, I love. Tonight, don't you cry tonight. dabei auf dem Marktplatz in Dülmen beim Ballonstart und dem Protest gegen Kiebitz auch Vertreter der lokalen Politik. Für die CDU-Fraktion Dieter Hilgenberg. Die Politiker nutzten die Gelegenheit, die Erzieherinnen anzuhören. Sie können die Wünsche des Kita-Personals nachvollziehen. Das Kinderbildungsgesetz Kiebitz ist ja jetzt 10 Jahre alt, 2008 in Kraft getreten. Und seitdem hat sich natürlich eine ganze Menge getan. Wenn man nochmal bedenkt, wie es vor der Zeit war, vor dem Kiebitz, da war ja die Situation so, dass wir sogar Gruppen schließen mussten, auch hier in Dülmen. Aber seit dem Kiebitz hat sich natürlich die Betreuungsstruktur vollkommen geändert. Und wir haben uns natürlich von Anfang an auch darum bemüht, dass wir ja den Strukturen, wie das Kiebitz alle vorgibt, mit den einzelnen Betreuungsformen eigentlich auch umsetzen wollen. Und das haben wir, denke ich mal, auch hier in der Stadt Dülmen ganz gut hinbekommen, dass wir heute eigentlich auch sagen können, wir haben die Betreuungssituation so, dass kein Kind eigentlich auch nicht betreut wird, wenn es nicht gewünscht wird. If you fall begin. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Die SPD-Fraktion äußerte sich zum neuen Kiebitz-Gesetz. Georg Lockemann und Hans Deckenhoff trafen Heiner Kiekebusch. Im Grunde genommen können wir die Anliegen der Erzieherinnen und Erzieher, die heute hier waren, und auch der Eltern unterstützen. Das System ist im Grunde genommen seit seiner Einführung unterfinanziert. Die Träger haben heute sind in schwierigen Situationen, der Betrieb einer Kita lohnt sich kaum noch und das muss natürlich anders werden und es muss mehr Geld von Land und Bund in diese Systeme rein. Was wir fordern, neben mehr Geld für die Kitas, natürlich auch noch die Gebührenfreiheit, um Zugang für alle zu gewährleisten. Und wir sind halt der Meinung, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und keine Aufgabe von Eltern, die Systeme zu finanzieren. Derzeit laufen Rettungspakete der Landesregierung. Diese enden jedoch bereits am 31. Juli 2019. Die Kiebitz-Reform soll mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr beschlossen und zum Kindergartenjahr 2020/21 in Kraft treten. Die Erzieherinnen fordern, dass die Finanzierungslücke geschlossen wird. Streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete.

close my eyes. I kiss you once, kiss, I kiss you twice. It's in the air we're breathing. Oh, can you taste the freedom? Ja, das war's für heute im Journal am Sonntag. Wir hoffen, Sie fühlten sich informiert. Mitgearbeitet haben an diesen Beiträgen Hans Deckenhoff, Georg Nockemann und Jürgen Neff. Der hat die Technik besorgt und auch die Musik ausgesucht, von der wir hoffen, dass sie Ihnen gefallen hat. Wir senden jeden Sonntagabend kurz nach 8 auf Radio Kiepenkerl das Journal am Sonntag. Und wenn Sie selber einmal eine Radiosendung machen möchten, dann melden Sie sich doch bei uns. Schauen Sie ins Internet. Wir haben eine Homepage, die heißt medienverein.org. Da finden Sie Kontaktdaten, melden Sie sich und wir machen vielleicht bald gemeinsam eine Radiosendung, wenn Sie sich oder Ihren Verein einmal vorstellen wollen. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. Beste Mix für euer Wochenende. Jetzt.